Da fraget ihn der hohe Priester Habermann und sprach zu ihm: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, des Menschen zu sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen auf des Himmels Wolken. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was dürfen wir weiter zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung. Was dünket euch? Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an etliche ihn zu verspeien und mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.